Von der Wiener Hofburg bis ans nördliche Ende des Neusiedlersees sind es nur gut 40 Kilometer. Dort, wo die Autobahn von Ungarn nach Wien durch die weite Ebene des nördlichen Burgenlandes führt, machen Polizisten am Mittag einen grausigen Fund. Etliche Flüchtlinge liegen tot auf der Ladefläche eines abgestellten Kühllasters. Wir können derzeit nicht sagen, wie viele es genau sind. Es ist ein großer LKW, es ist ein Kühl-LKW bis zu 7,5 Tonnen. Wir können davon ausgehen, dass möglicherweise 20 Personen zu Tode gekommen sind. Es können aber auch 40, es können 50 Personen sein. Zur gleichen Zeit sitzen in Wien die Politiker zusammen und beraten. Bei der Westbalkan-Konferenz sollte es eigentlich mal um regionale Zusammenarbeit gehen. Dann aber strömten die Menschen in Scharen nach und durch Europa. Und jetzt, nachdem die Tragödie im Burgenland bekannt geworden ist, steht der Gipfel endgültig im Zeichen der Flüchtlingskrise. Wir sind alle erschüttert von der entsetzlichen Nachricht, dass bis zu 50 Menschen ihr Leben verloren haben, weil sie in eine Situation kamen, wo Schlepper sich um dieses Leben nicht gekümmert haben. Obwohl diese Menschen auf einem Weg waren, um mehr Sicherheit und mehr Schutz zu suchen und dabei einen so tragischen Tod erleiden mussten. Etwas ratlos stehen sie da, Angela Merkel und ihr österreichischer Kanzlerkollege Faymann, die EU-Außenbeauftragte Mogherini, der serbische Ministerpräsident Vucic. Bessere Kontrollen soll es jetzt geben, den Schleppern will man das Handwerk legen, gut klingende Ankündigungen, aber wenig Konkretes. Es ist ein doppeltes Problem, das die Teilnehmer der Konferenz plagt. Der westliche Balkan ist Herkunftsland für Flüchtlinge und Transitroute zugleich. Rund 45% aller Asylanträge in Deutschland werden von Menschen aus dieser Region gestellt. Was Kosovaren, Serben, Albaner und all die anderen brauchen, das sind Perspektiven, und zwar in ihrer Heimat. Damit es die gibt, werden nun 600 Millionen Euro in Verkehrsprojekte fließen. Weitere Investitionen sind in den Bereichen Wirtschaft und Energie geplant. Und dann soll es vor allem um bessere Bildung und Ausbildung gehen. Ob das alles wirklich hilft, ist offen. Was aus Sicht der Gipfelteilnehmer aber keineswegs hilft, ist der Zaun, den Ungarn derzeit an seiner Grenze zu Serbien errichtet. Budapest liefere damit ein schlechtes Beispiel, sagt Österreichs Bundeskanzler Faymann. Dann passiert nämlich der falsche Weg. Dann wird jedes Land versuchen, Mauern aufzubauen mit Wachtürmen. Und wir wollen aber ein Europa, wo wir auf die Gemeinsamkeit setzen und nicht auf die Abgrenzung zum Nachbarn. Gegen den Nachbarn zu hetzen, davon gibt's genug Beispiele in der Geschichte. Und was ist mit den Flüchtlingen, die trotz aller Projekte und Zäune noch kommen, denen, die schon da sind? Angela Merkel hebt das Problem auf die gesamteuropäische Ebene. Sie fordert mehr Solidarität aller EU-Mitglieder und unterstützt den neuen Anlauf für ein Quotensystem, um die Menschen gerechter zu verteilen. Und dann wird man sehen, wer sich dem verweigert, wer sich dem nicht verweigert. Und vielleicht gibt es noch einmal harte Diskussionen, aber ich bin recht optimistisch, dass wir dann sehr schnell zu einem Punkt kommen werden, wo gegebenenfalls einige vielleicht auch vorangehen müssen und sagen müssen, wir fordern das ein, wir können weder Italien noch Griechenland alleine stehen lassen. Alleingelassen fühlt sich derzeit Serbien. Ministerpräsident Vucic steht mit auf dem Podium. Er hat immer wieder gefordert, dass Deutschland seine Leistungen für Asylbewerber einschränken solle, um nicht noch mehr Menschen anzulocken. Die 2,5 Millionen Euro, die Berlin und Brüssel seinem Land und dem Nachbarn Mazedonien nun gewähren wollen, um die durchreisenden Flüchtlinge besser zu versorgen, reichen ihm nicht aus. Gerne hört er hingegen, dass die EU an einer Liste sicherer Herkunftsländer arbeitet. Serbien, Albanien und das Kosovo wollen unbedingt darauf, denn so würden viele ihrer Landsleute, die ihr Glück im Norden suchen, schneller wieder in die Heimat abgeschoben oder diese gar nicht erst verlassen. Letztlich wird aber auch diese Maßnahme nicht dabei helfen, die Flüchtlingskrise wirklich einzudämmen, das ist allen klar. Aber, das ist die Botschaft aus Wien, eine wirtschaftliche Stabilisierung des westlichen Balkans wäre immerhin ein wichtiger erster Schritt.